Rattenfloh. Hörstück von Hermann Kretschmer nach Texten von Ludwig van Beethoven und Ludwig Rellstab. Ich höre nicht. Nicht. Moscheles, Kalkbrenner, Kramer, Clementi, Broadwood. Clementi, Kalkbrenner, Kramer, Moscheles, Broadwood. Broadwood, Moscheles, Kalkbrenner, Kramer, Clementi, Kalkbrenner, Kalkbrenner, Kramer, Clementi, Broadwood. Moscheles, Kramer, Kalkbrenner, Clementi, Broadwood. Marshallis, Kramer, Broadwood, Clementi. Thank you. Hyperakusis! Der neidische Dämon, meine schlimme Gesundheit, hat mir einen schlechten Stein ins Brett geworfen. Nämlich... Mein Gehör ist seit 3 Jahren immer schwächer geworden. Meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht fort. Ich bringe mein Leben elend zu. Seit 2 Jahren fast meide ich alle Gesellschaften, weil es mir nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin taub. Hätte ich irgendein anderes Fach, so ging's noch eher, aber in meinem Fache ist das ein schrecklicher Zustand. Dabei meine Feinde, deren Zahl nicht gering ist, was würden diese hier zu sagen? Die hohen Töne von Instrumenten und Singstimmen, wenn ich etwas weit weg bin, höre ich nicht. Auch die Bläser im Orchester nicht. Manchmal auch höre ich den Redenden, der leise spricht, kaum. Ja, die Töne wohl, aber die Worte nicht. Und doch. Sobald jemand schreit, ist es mir unausstehlich. Was nun werden wird, das weiß der liebe Himmel. Irgendein anderes Fach, so ging's noch eher. Aber in meinem Fache ist das ein schrecklicher Zustand. Der neidische Dämon, meine schlimme Gesundheit, hat mir einen schlechten Stein ins Brett geworfen. Ich habe schon oft den Schöpfer und mein Dasein verflucht. Ich will, wenn es anders möglich ist, meinem Schicksale trotzen, ob schon es Augenblicke meines Lebens geben wird, wo ich das unglücklichste Geschöpf Gottes sein werde. Sobald jemand schreit, ist es mir unausstehlich. Resignation. Welches elende Zufluchtsmittel. Und hier bleibt es doch das einzig Übrige. Rot und Verlust. Sprachverständlichkeitsverlust. Hyperakusis. Die hohen Töne von Instrumenten und Singstimmen. Ich lebe nur in meinen Noten. Und ist das eine kaum da, so ist das andere schon angefangen. So wie ich jetzt schreibe, mache ich oft 3, 4 Sachen zugleich. Resignation. Welches elende Zufluchtsmittel. Und mir bleibt es doch das einzig Übrige. Ich lebe nur in meinen Noten. Und ist das eine kaum da, so ist das andere schon angefangen. So wie ich jetzt schreibe, mache ich den auch 3, 4 Sachen mein Dasein verflucht. Ich will, wenn es anders möglich ist, meinem Schicksal trotzen. größte Musiker der Erde. Er hatte in der rechten Hand, C-Dur. Gegriffen und schlug im Bass H dazu an. H. Wiederholte den unrichtigen Akkord, den unrichtigen Akkord mehrmals. Und der größte Musiker der Erde hörte. Der größte Musiker der Erde hörte die Dissonanz nicht. Spielte immer weiter. Und spielte immer weiter. Und spielte immer weiter. Spielte er weiter und immer weiter. Und er hörte den Misston nicht. Es rauscht die ganze Zeit. Manchmal höre ich noch nicht mal mehr Stimmen. Zu laut ruft. Oft höre ich die einzelnen Musikpassagen gar nicht. Ohne etwas zu hören. Vieles höre ich nicht. Nicht mehr. Hörte den Ton nicht. Gar nicht. Dass ich taub bin. Hörte ihn nicht. Nicht mehr. Thank you. Nicht hören. Nicht hören. Ich höre nicht. Ich höre immer weniger. ein schöner Flügel. Ich habe ihn aus London zum Geschenk bekommen. Sehen Sie da die Namen? Beethoven deutete mit dem Finger auf die Querbalken über der Klaviatur. Ich sah hier in der Tat mehrere Namen aufgeschrieben, die ich zuvor noch nicht bemerkt hatte. Es waren Moscheles, Kalkbrenner, Kramer, Clementi, Broadwood selbst. Der Umstand war ergreifend. Der reiche, kunstsinnige Verfertiger Broadwood hatte für ein Instrument, das ihm besonders gelungen schien, kein würdigeres Ziel finden können, als es Beethoven zum Geschenk zu machen. Die genannten großen Künstler hatten gewissermaßen als Taufzeugen dieses Gedankens ihre Namen ehrfurchtsvoll unterzeichnet, und so war das eigentümliche Stammbuchblatt weit über See gezogen, um dem höchsten, berühmtesten die Huldigungen der Berühmten zu Füßen zu legen. Das ist ein schönes Geschenk, sprach Beethoven, indem er mich ansah. Und es hat einen so schönen Ton, fuhr er fort und wandte sich mit den Händen nach der Klaviatur, ohne jedoch das Auge von mir zu wenden. Er schlug einen Akkord sanft an. Niemals wird mir wieder einer so wehmütig, so herzzerreißend in die Seele dringen. Er hatte in der rechten Hand C-Dur gegriffen und schlug im Bass H dazu an und sah mich unverwandt an, wiederholte, um den milden Ton des Instruments recht klingen zu lassen, den unrichtigen Akkord mehrmals. Und der größte Musiker der Erde hörte die Dissonanz nicht. Nicht. Nicht. Nicht. Nee. Nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht. Rattenfloh. Hörstück von Hermann Kretschmar nach Texten von Ludwig van Beethoven und Ludwig Rellstab. Mit Wolfram Koch, Sprecher, Valentin Garvey, Trompete, Hermann Kretschmar, Klavier. Sprachaufnahmen: Ursula Pottyra, Melanie Inten. Besetzung: Arne Köhler. Editing Support: Felix Dreher. Komposition und Realisation: Hermann Kretschmar. Produktion: Hessischer Rundfunk mit Unterstützung der Hessischen Kulturstiftung 2020. Redaktion: Cordula Huth.